Soweit einen wunderschönen guten Tag allerseits. Jetzt haben wir auch die YouTube-Zuschauer hier mit drin. Hi Felix, das Problem ist, wenn ich jetzt dieses Link anklicke, das du mir geschickt hast, obwohl das kann ich vielleicht auf einem anderen Dingens anklicken. Dann habe ich nämlich das Problem, dass die Übertragung abbrechen würde. So, gut, also schauen wir mal, was du hier verlinkt hast. Der Felix hat hier was verlinkt. I rather like this as a theory. Hitchhiker's Guide. Ja, natürlich 42. Ach so, der hat da eine ganz bestimmte Theorie. Also warum ist Hitchhiker's Guide wirklich? Also dann nehmen wir das mal. Also ich übersetze mal das, was du mir geschickt hast als Frage. Nämlich so und was? Oh, ASCII, okay. Ja, okay, also gut. Also die erste Frage ist, also es war ja jetzt auch in den Hearings, in den, glaube Congressional oder was auch immer, Hearings hier von dem Gorsuch, von dem, ich glaube, designierten, was, obersten Bundesrichter der USA, der sehr umstritten ist, weil er ja wohl rassistoide Dinge an den Tag gelegt hat und so weiter, hat der Ted Cruz ihn gefragt, what's the answer to life, universe and everything? Und er hat geantwortet, 42. Und dann haben sie ein bisschen erklärt, Hitchhiker's Guide to the Galaxy und so weiter. Und man kann sich natürlich fragen, warum Hitchhiker's Guide to the Galaxy so berühmt ist. Also einerseits vielleicht das, was hier der Felix gerade verlinkt hat, ist die wahre Bedeutung des von 42. Und er sagt eben, also 42 ist eben ein Riesencomputer, Deep Thought, wird gefragt, was ist die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest? Und er sagt 42. Und dann sagen die, ja, und was ist die Frage? Sagt er, ja, sorry, da muss ich einen anderen Computer bauen, der das tut. Und dieser andere Computer ist, um diesen Spoiler jetzt mal nach 100 Jahren zu verraten, die Erde. Die ist eben ein biologischer Computer, wenn man so will. Und die dient eben dazu, diese Frage herauszufinden. Und hier diese Entdeckung bezeichnet die Tatsache, dass der Code 42 im ASCII-Code der Stern ist und der Stern im ASCII-Code oder unter DOS ist eben das Wildcard-Symbol. Das heißt, man kann sagen, egal was da jetzt kommt, und dann sagt man eben, ja, 42 heißt anything you want it to be, also was immer du dem Leben für einen Sinn gibst, das ist der Sinn des Lebens. Ja, da war ich auch schon, also beziehungsweise das ist so mehr oder weniger mein Ansatz. Aus dem folgen dann einige Dinge, nämlich dass man eben versuchen sollte, seine Potenziale auch auszunutzen. Und da arbeite ich vielleicht manchmal fast ein bisschen zu viel dran. Aber das ist schon mal ganz schön. Also, wenn ihr möchtet, dann, jetzt kann ich mal gucken, ich könnte diese Antwort da gerade mal einblenden, genau damit ihr das auch sehen könnt. Das war das Link, was hier der Felix geschickt hatte. So, jetzt für alle einblenden. So, jetzt könnt ihr das sozusagen, müsst ihr mir nicht zuhören, sondern könnt das lesen. Gut, das ist das eine. Also die Frage, wie gesagt, wenn ihr gerade Fragen habt zum Thema Social Media, Xing, Facebook, Twitter, Weblogs und so weiter und so fort auf der einen Seite oder zum Thema Produktivität andererseits. Gut, also da gibt es gerade auch irgendwelche. Achso, halt, das ist jetzt die Diskussion dort. Ich denke gerade, wieso bin ich jetzt hier so verwirrt? Aber ich muss ja wieder zurück in meinen Stream. Morgen, Peter. Ich finde es schon mal gut, Peter, dass du jetzt unter deinem, wir verraten jetzt nicht dein alter Ego, aber ich finde es schon mal gut, dass du jetzt unter deinem eigenen Namen hier im Netz bist und dass du dich final durchgerungen hast. So, jetzt gucke ich gerade mal, ob noch andere Fragen da sind. Wenn nicht, würde ich mal eine Frage thematisieren, die mir jemand gestellt hat, die war, in meinem GTD-Seminar und habe das natürlich ausführlich erklärt, aber es kann natürlich immer sein, dass irgendwas, was man ausführlich erklärt und sogar übt im Seminar, dass es dann, wenn man allein zu Hause sitzt, ein bisschen schwieriger ist. Nämlich, es gibt ja in GTD mehrere Stufen und die erste Stufe ist eben das Sammeln, dass man alles aufschreibt, was man so alles machen muss. Und, Lennart, vielen Dank, ja, fürs Teilen des Videos, dass hier vielleicht noch ein paar Leute dazukommen. Erste Stufe sammeln, zweite Stufe ist dann das Klären beziehungsweise Abarbeiten. Abarbeiten heißt jetzt nicht erledigen, sondern abarbeiten heißt, dass ich jetzt kläre, das, was ich jetzt gesammelt habe, muss ich zwei Dinge klären oder ich muss mehrere Dinge klären. Im Prinzip habe ich sechs Wege, die das Ganze nehmen kann. Und der Hauptweg, den es natürlich, der Weg, den es nehmen soll, ist der Mülleimer. Also wenn man es nicht machen will. Und der andere Hauptweg, den es eben nehmen kann, ist, dass es zu einer Aktion wird. Und wenn ich die Aktion festgelegt habe, das sollte irgendwas sein, was jemand sehen kann, dass ich, wenn ich dran arbeite, also nachdenken ist keine Aktion, nachdenken und dabei eine E-Mail schreiben, telefonieren, Mindmappen oder sonst was, das ist Arbeit. Also das heißt, wenn ich irgendwas Physisches tue, während ich nachdenke oder was weiß ich, Reifen irgendwo anschraube oder was auch immer, dann ist es schon mal eine Next Action. Wenn das das Nächste ist, was ich auch tun kann, wenn es nichts anderes gibt, was ich irgendwie vorher tun muss. Und dann muss ich manchmal noch überlegen, wenn ich das jetzt getan habe, bin ich dann fertig? Und wenn ich dann nicht fertig bin, dann sollte ich mir auf einer anderen Liste noch notieren, dass ich ein Projekt habe, nämlich das erwünschte Ergebnis notieren, das ich erreichen will. Also dass ich zum Beispiel sage, momentan arbeite ich gerade ganz wild am Park im Bodensee-Orga, dass ich dann sage, so, da muss jetzt alles stehen. Gerade eben habe ich hier irgendwie Essen bestellt und ausgerechnet, wie viel Essen ich brauche. Und die Person, die im Seminar war, hatte dann folgende Frage: Ich habe noch das Problem, ich kann zwischen Projekt, Schrägstrich, erwünschtes Ergebnis einerseits und nächste Aktion nicht unterscheiden. Und das ist eigentlich verhältnismäßig simpel. Also das ist zum Beispiel jetzt eine Frau, die verkauft Immobilien hier am Bodensee. Und dann ist eigentlich ganz klar, Immobilie ist verkauft, ist sozusagen das Endergebnis. Das kann natürlich auch Zwischenergebnisse haben, also zum Beispiel geklärt, ob Käufer XY kaufen will oder nicht, klären, ob Käufer AB kaufen will oder nicht. Das sind erwünschte Ergebnisse. Den anzurufen oder dem zu sagen, was er jetzt tun muss, damit er das okay von der Bank kriegt oder dem irgendwas anderes zu tun, ihm das zu zeigen, einen Termin mit ihm zu machen und so weiter. Das wäre die nächste Aktion. Wobei, Achtung, Termin machen ist keine nächste Aktion, aber anrufen und Termin machen ist eine nächste Aktion oder eine E-Mail schreiben wegen einem Termin ist eine nächste Aktion. Also man sollte das immer so klar wie möglich ausdrücken. Also das war das Thema, wie unterscheide ich bei Getting Things Done die nächste Aktion und das erwünschte Ergebnis, Klammer auf Projekt, Klammer zu. Das erwünschte Ergebnis ist was ich abhaken kann. Die nächste Aktion ist das nächste sichtbare Ding, was ich tun muss, damit sich die Welt sozusagen auf dieses Ergebnis zubewegt. So, dann schauen wir mal. Bisher sind sonst keine anderen Fragen da. Dann würde ich auch mal ins Blog gehen und gucken, was wir da so hatten in der letzten Zeit, beziehungsweise eventuell was auch was da vielleicht auch ansteht. Ja, da habe ich jetzt am Montag eine interessante Frage gehabt, beziehungsweise beantwortet. Und die Frage war, da hat jemand eben festgestellt, dass ihm ständig bei Twitter Leute vorgeschlagen werden, als zum Folgen, die er in seinem Handy-Adressverzeichnis hat. Und er hat sich jetzt gefragt, und das ist in anderen Netzwerken auch passiert. Und er hat sich gefragt, ob er gehackt worden ist. Die bösen Hacker, ja. Hi, Piri. Nein, er ist nicht gehackt worden, sondern Es ist so, dass in der Regel so eine App, also sowohl die Xing-App als auch die Facebook-App, als auch die Twitter-App, als auch fast jede andere App an irgendeiner Stelle um die Ecke sagt, finde deine Freunde bei Twitter, Facebook und so weiter und so fort. Dass dann, wenn man da Ja klickt oder diese Erlaubnis eben gibt, dass dann natürlich diese Plattform hergeht und die Daten, die andere Leute angegeben haben, mit den Daten vergleicht, die man selber in seinem Adressverzeichnis hat. Und wenn zum Beispiel Verzeichnis und bei irgendeiner Person dieselben Handynummern sind oder wenn im Adressverzeichnis und bei der anderen Person. Ich habe immer das Problem, dass ich nicht weiß, wo ich hingucken soll. Weil dann setze ich mich mal ein bisschen weiter nach hinten. Dann regelt sich das ein bisschen aus. So, also das, also wenn da diese beiden Daten jeweils übereinstimmen, dann sagt er, oh, das ist wahrscheinlich dieselbe Person, also zum Beispiel die Mailadresse übereinstimmt oder die Handynummer übereinstimmt. Dann sagt er, ja, das ist wahrscheinlich dieselbe Person und zeigt mir die an, dass ich der doch folgen soll. Und die Person, die da gefragt hatte, hatte dann gemutmaßt, dass vielleicht alle Social Networks miteinander verbunden sind und es da ein geheimes Untergrundnetz gibt und kein Mensch das weiß und so weiter. Nee, das ist nicht so, sondern es ist ganz einfach so, dass alle diese Netzwerke in der Regel fragen, ob sie auf das Adressverzeichnis zugreifen dürfen und meistens stimmt man dazu oder viele Leute stimmen dazu. Früher hatten wir in der Tat das Problem, dass zum Beispiel, wenn man jetzt in eine neue Plattform, also als Twitter dann neu war und man hatte seine Freunde irgendwo bei, keine Ahnung, weiß nicht, ob es damals MySpace schon gab oder man hatte sie in Friendster oder man hatte sie in sonst wo, ja, dann hatte man das Problem, wie finde ich die jetzt alle? Also in der Regel gab es so bestimmte Leute, bei mir war es zum Beispiel Andreas Dittes oder so, der war überall schon drin und dann bin ich immer zu Andreas Dittes gegangen, habe dann geguckt, was hat denn der dort für Kontakte und meistens waren das auch Leute, die ich kannte und dann habe ich mich sozusagen so da entlang gehangelt. Und dann haben die Netzwerke irgendwann angefangen zu sagen, so dieses Amazon-Prinzip, also die Leute als Kontakt haben, haben auch jeden als Kontakt, kennst du den auch, das ist schon mal ganz gut. Und das erste Netzwerk, das gesagt hat, hier, ich biete jetzt eine Schnittstelle zu Twitter an, du kannst mal gucken, ob deine Twitter-Kontakte hier schon auf der Plattform sind, das war Doppler. Doppler gibt es heute nicht mehr, Doppler war ein sehr cooles. Eine sehr coole Plattform, da konnte man zum Beispiel sagen, ah, ich fahre dann und von dann bis dann zur Republika. Und dann hat er mir angezeigt, wer in dieser Zeit auch in Berlin ist, zum Beispiel. Und das ist natürlich ziemlich cool. Und dann konnte man die Person kontaktieren und konnte sagen, hey, wollen wir uns nicht auf einen Kaffee treffen? Das ist eigentlich was mir heute fehlt. Klar, bei Xing-Events und so gibt's eben diese entsprechende Funktion, wobei da werden einem ja in der Regel eher Leute angezeigt, die man noch nicht kennt, wo man gesagt wird, hier, guck mal, also wird angezeigt, hier diese Kontakte von dir gehen auch zu diesem Event, aber ich sehe eben nicht, Kontakte von dir gehen an dem Tag auch in ein Event in dieser Stadt. Ja, wenn man jetzt in einer anderen Stadt ein Xing-Event besucht, das gibt es leider nicht. Also Doppler aus meiner Sicht ist eigentlich sehr, sehr schade, dass es das nicht mehr gibt. Und das war das Erste, was eben erlaubt hat, dass man aus anderen Plattformen die Kontakte abgleicht. Und inzwischen ist das ja ziemlich üblich. Der E-Mail-Kontaktabgleich ist üblich bei Netzwerken wie Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn. Nicht jeder macht's. Man kann da paranoid sein, wenn man will. Ich bin da eher nicht paranoid, weil ich natürlich eigentlich die Leute, die ich kenne, in allen Netzwerken auch verknüpft haben möchte, damit ich mitkriege, was sie vielleicht nur dort machen. Dann harre ich noch mal oder gucke gerade mal noch mal kurz online, ob andere Fragen hier da eingetrudelt sind. Danke, Pirin. Birakak, sage ich, sehe heute wieder sehr gut aus. Ich sehe eigentlich immer gut. Nein, ich war auch schon auf dem Trimrad, ne? Und habe gerade mal wieder mein Maximalgewicht. Ich habe vorher schon 115 Kilo und also muss ich ändern. ich nicht helfen und nach dem Barcamp werde ich wahrscheinlich auch erstmal wieder anders aussehen, im Sinne von Schlafmangel, Eustress und so weiter. Aber ja, ich habe noch eine andere Frage-Antwort auf der Pfanne aus dem Blog. Und zwar, das ist sozusagen ein Exclusive Sneak Preview. Nämlich, da hatte jemand gefragt, wie das eigentlich funktioniert. Hochlustigerweise kann ich das jetzt nicht. Aufrufen. Aber es hatte jemand, ich weiß es nicht, was ich da geantwortet habe, aber ich nehme an, dass ich das auch so wieder zusammenkriege. Und zwar hatte jemand gefragt, und das ist eine interessante Frage, nämlich, wie berechne ich Xing eigentlich diese komische Aktivität, die da immer angezeigt wird? Der allererste Tipp, den ich gebe, ist, geht in die Privatsphäre-Einstellung von Xing und macht den Haken weg, dass diese Aktivität angezeigt wird und drückt auf Speichern. Dann seht ihr selber zwar noch diese Aktivität, aber niemand anders mehr sieht, wie aktiv ihr bei Xing seid. Das ist schon mal das Erste. Denn diese Aktivität aus meiner Sicht hat eigentlich ausschließlich, ja, also gut, klar, wenn ich jetzt bei jemand sehe, der ist 100% aktiv, dann weiß ich, okay, der loggt sich jedes Mal in Xing ein. Das Beispiel war nämlich, da war jemand eine Weile täglich auf Xing. Und dann war er danach eine Weile nur noch einmal wöchentlich auf Xing und nur für eine Minute und sagt, dass seine sein Aktivitätslevel immer auf 100% ist. Und das deutet schon an, was die Antwort ist. Es handelt sich hier um einen relativen Wert. Das heißt, wenn jemand regelmäßig sich bei Xing einloggt, dann ist das Ding offenbar, vermute ich, auf 100%. Und wenn er in dieser Übergangsphase hat die Person wohl nicht geguckt, aber wahrscheinlich in der Übergangsphase zwischen täglich einloggen und einmal die Woche einloggen, dürfte dieser Wert gesunken sein, wahrscheinlich so auf 70%, vermute ich. Und danach dürfte der Wert dann eben wieder auf 100% angestiegen sein, weil er sich ja wieder regelmäßig eingeloggt hat. Und deswegen ist es so, gerade so Leute wie ich, die wirklich jeden Tag in Xing sind und wenn ich jetzt mal wirklich im Urlaub bin oder mal 2-3 Tage auf einem Event bin und dann nicht in Xing weder mobil noch sonst wie reingucke, dann passiert es natürlich, dass dieser Wert sinkt. Und es ist ein bisschen blöd, wenn man Xing-Berater und Trainer ist und dann man plötzlich irgendwie 80% Aktivität bei Xing hat, weil man irgendwie sich ein langes Wochenende gegönnt hat oder weil das Handy kaputt ist oder weil man offline ist oder sonst irgendwas. Deswegen würde ich das grundsätzlich ausschalten, weil es maximal eigentlich Leute dazu bringt, einen nicht anzuschreiben, weil sie sagen, was 60% Aktivität, die Person wird ja wahrscheinlich gar nicht irgendwie sich regelmäßig darum kümmern und dann brauche ich dem auch über Xing nicht zu schreiben. Also insofern würde ich das abschalten und meines Wissens, soweit ich weiß, beziehungsweise was meine Erfahrung ist, dieser Wert ist ganz offenbar einfach relativ und gar nicht absolut. Das heißt, man kann aus diesem Prozentwert nicht schließen, wie aktiv eine Person wirklich bei Xing ist. Designerisch ist das Ding auch ein bisschen wild, weil ein, weiß nicht, 5/6-Kreis 100% andeuten soll. Warum ein 4/6, 7/6, 6/7, was auch immer Kreis 100% bedeuten soll, erschließt sich mir designerisch nicht. Das muss mir jemand anders erklären. Klar, wenn man den Kreis rund macht, sieht man natürlich nicht, dass es so eine Anzeige ist. Aber vorher war es auch irgendwie so ein Balken und das war natürlich irgendwie, ja, das, was wir jetzt haben, ist halt platzsparend. Gut, ich frage mal noch, ob es vielleicht noch Fragen gibt. Ansonsten bin ich jetzt auch gar nicht böse, wenn wir die Sendung für heute nach, hier sehe ich gar keinen Zeitzähler, wenn wir die Sendung für heute beenden, weil hier liegt noch massig Bark im Bodensee-Kram rum. Ich sag mal, Leute, 31.3. bis 2.4. Bark im Bodensee, obwohl ich heute jetzt das Essen bestellt habe. Notfalls bestellen wir halt noch eine Familienpizza dazu, wenn sich jetzt noch 100 Leute anmelden oder so. Es gibt noch ein paar Karten für das Bark im Bodensee, 31.3. bis 2.4. in Konstanz, es geht los um 19 Uhr am 31. am Freitag mit Get Together und Pizza. Und dann geht es weiter am Samstag, ich glaube 8.30 Uhr. Diesmal hat sich ein Team gefunden, was Frühstück macht. Dann gibt es die Vorstellung, also Begrüßung, die Vorstellungsrunde und die Session-Vorstellung. Bei der Begrüßung werden natürlich auch die lieben Sponsoren begrüßt, von denen wir wieder eine ganze Reihe haben. Unter anderem auch wieder die Saftbar. Leider haben wir keinen Kaffeesponsor. Also wenn ihr noch einen Kaffeesponsor spontan auftragen könnt, dann gerne. Also Kaffeemaschinen haben wir. Wir brauchen einfach nur Pulverkaffee. Das Filter besorgen wir auch. Oder wenn natürlich jemand irgendwie drei riesen Kaffeemaschinen da hinstellen will für nichts, dann bin ich da auch jederzeit dafür zu haben. Aber, also wir haben keinen Kaffeesponsor, aber es wird natürlich Kaffee geben. Und ich habe einen total überraschenden Goldsponsor anzukündigen, den wir noch nicht vorankündigen. Den kündige ich erst an bei der Begrüßung. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Ja, weil er dann ja auch noch nicht am Brett hängt. Aber das kriege ich hin. Was haben wir noch Neues? Wir haben diesmal den Caterer vom Samstag für den ganzen Tag, für die ganzen zwei Tage, nämlich den Food Truck Malau, heißt glaube ich. Malau, glaube ich. Also ein Foodtruck, den wir beide ganzen Tage wird er uns catern und wir werden auch aus dem Foodtruck die Sachen servieren. Ich hoffe, dass es nicht plattert, Schneestollen gibt oder sonst was, sonst müssen wir halt noch umplanen. Aber deswegen werden wir auch, weil wir am Samstag habe ich jetzt so um die 70 Anmeldungen. Das heißt, wenn natürlich 70 Leute in einem Foodtruck anstehen, wird es ein bisschen eng. Das heißt, wir werden es wahrscheinlich so machen, dass wir eine Mittagessenszeit definieren von zwei Sessions spannen, also zwischen 12 und 14 Uhr. Und dass dann man dann einfach zu dem Foodtruck gehen kann, irgendwann in dieser Zeit und sich das Essen besorgen und sich dann, wenn man will, mit dem Essen entweder in die Session setzen kann oder eben ganz normal an unsere üblichen Rupaner Bierbänke. Rupaner sponsert auch wieder. Da wird sich einiges tun. Jetzt überlege ich, irgendwas hatten wir noch neu, hatten wir noch was neu? Also es wird das Samstag-Lunch, da gibt es sozusagen eine vegane Option, also es gibt den vegetarisch, also es gibt den Lunch mit, also es gibt Chili con Carne und dann gibt es, so wie letztes Jahr, eine Minestrone mit Parmesan-Croutons und wenn man die Parmesan-Croutons weglässt, dann ist die Minestrone vegan. Und am Sonntag gibt's Maultäschle. Mit Fleisch und ohne. Gell? Maultäschle. Als Tribut an unsere Besatzungsmacht Schwaben. Hätte ich beinahe gesagt. Es ist ja noch nicht Sommer, da sind die noch nicht da. Ja, das ist es. Ah ja, wir haben einen Sponsor, das ist vielleicht noch gut zu wissen, bringt eure Bewerbungsunterlagen mit. Wir haben einen Sponsor, die Spektrum AG, die ganz wilde Sachen im HR-Bereich machen und die machen einen Bewerbungsmappen-Check, einen kostenlosen, die ganzen zwei Tage, soweit ich informiert bin, oder zumindest am Samstag, aber ich glaube, die ganzen zwei Tage. Und das sollte man sich natürlich nicht entgehen lassen. Nicht. Gut. Dann sehen wir uns beim Berg im Bodensee, 31.03. bis 2.04. Und ich wünsche euch wie immer alles Gute. Trinkt nicht so viel, schwimmt nicht so weit raus und wieder sanft mit euch sein. Bye, bye. Das war wie immer live und ungeschnitten und frisch von der Webcam. Euer Oliver Gassner. Bye, bye.